SWR 2 Hörspiel. Ich fürchte, ich habe es schon wieder getan. Verzeihen Sie. Ich habe mich schon fast daran gewöhnt. Ich weiß jetzt, dass ich Sie liebe. Lachen Sie mich aus? Haben Sie das in dem Moment erkannt? Ich lernte Sophia Leonides am Ende des Zweiten Weltkriegs in Kairo kennen. Wir arbeiteten beide im diplomatischen Dienst und hatten uns schnell angefreundet. Sie war eine glänzende Zuhörerin und nahm es mir nicht übel, wenn ich ihr beim Tanzen auf die Füße trat. Doch jetzt stand meine Abberufung nach Asien bevor. Es kann sein, dass ich 2 oder 3 Jahre fort bin, aber sobald ich wieder in England bin... Ja? Darf ich Sie dann bitten, meine Frau zu werden? Ich mag deine Art, Fragen zu stellen. An dem Tag sprach sie zum ersten Mal über ihre Familie. Du kennst doch den Kinderreim und sie lebten alle in einem kleinen, krummen Haus. Mhm. Du wirst dich wundern, wie sehr der auf uns zutrifft. Obwohl das Haus nicht gerade klein ist. Großvater hat immer wieder angebaut und dazugebaut und umgebaut. Jetzt ist es eine Art Hexenhäuschen in groß. Und unsere Familie ist auch so. Wie meinst du das? So krumm und eckig und schief, da passt nichts zusammen. Wie groß ist denn deine Familie? Ich habe eine kleine Schwester, meinen Vater, meine Mutter, einen Onkel und eine angeheiratete Tante, eine Großtante. Sie ist die Schwester meiner verstorbenen Großmutter. Ah, und seit ein paar Jahren eine angeheiratete Großmutter, die nur 3 Jahre älter ist als ich. Gütiger Himmel! Das Oberhaupt der Familie ist mein Großvater. Er ist über 80 und klein wie ein Zwerg. Aber keiner kommt an ihn heran. Aristide Leonides. Imposanter Name. Das klingt, als würdest du ihn sehr mögen. Er ist großartig. Ohne ihn würde ich diese Familie nicht ertragen. Es wurden keine leichten Jahre. Wir schrieben uns regelmäßig, aber die Entfernung war zu groß, um die Nähe aufrechtzuerhalten, die zwischen uns entstanden war. Als ich endlich nach London zurückkehrte, schickte ich ihr sofort ein Telegramm. Noch am selben Tag las ich in der Times die Todesanzeige ihres Großvaters. Das krumme Haus. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Agatha Christie. Bearbeitung Irene Schuck. Liebling, willst du mir nicht von deinem Großvater erzählen? Ich habe den Eindruck, wir sprechen die ganze Zeit von Ägypten, um nicht über die Gegenwart sprechen zu müssen. Wann heiraten wir? Liebst du mich denn noch? Du bist so anders. Du hast recht. Ich kann nicht so tun, als sei nichts passiert. Ich bin aus dem Fenster gestiegen, um dich zu treffen. Was? Die Polizei hat uns gebeten, das Haus nicht zu verlassen. So wie es aussieht, ist Großvater ermordet worden. Was für ein Unsinn. Die Abteilung deines Vaters ist mit dem Fall betraut. Mein Vater. Ich hatte Sophia in Kairo erzählt, dass mein Vater bei Scotland Yard arbeitet. Sie hatte noch gescherzt, dass ein Kommissar gut in ihre merkwürdige Familie passen würde. Heißt das, ihr steht alle unter Verdacht? Wie ist dein Großvater denn gestorben? Das wird noch untersucht. Charles, ich kann dich nicht heiraten, solange diese Sache nicht aufgeklärt ist. Was hat das mit uns zu tun? Willst du in eine Familie einheiraten, die einen Mörder unter sich hat? Oder eine Mörderin? Mein Gott, ich hoffe so sehr, dass es die richtige Person gewesen ist. Die richtige Person? Ich weiß, es ist schrecklich, sowas zu denken. Charles, bitte sprich mit deinem Vater. Wie ernst ist es dir mit Sophia? Ich möchte sie heiraten. Dann hoffe ich für dich, dass sich unser Verdacht bestätigt. Was soll das heißen? Naja, dass es die richtige Person gewesen ist. Das hat Sophia auch gesagt. Steht denn fest, dass es Mord war? In dem Punkt gibt es gar keinen Zweifel. Wie gut kennst du die Familie? Überhaupt nicht. Sophia hat kaum über sie gesprochen. Dann fange ich mal mit dem Alten an. Aristide Leonides stammt aus Griechenland. Er hat hier schnell ein Vermögen gemacht mit Restaurants, Nachtclubs, allem Möglichen. Nie etwas Gesetzwidriges, aber er nutzte jedes Schlupfloch. Seine erste Frau war eine richtige Lady. Sie ist jung gestorben. Ihre Schwester, Misty Haviland, hat die beiden Söhne großgezogen. Angeblich hat sie ihren Schwager immer verachtet. Warum leben sie überhaupt alle in einem Haus? Roger Leonidis und seine Frau wurden während des Krieges ausgebombt. Und Philipp, der Vater deiner Sophia, ist ein erfolgloser Wissenschaftler, seine Frau eine anspruchsvolle Schauspielerin. Der Alte war mit Geld immer sehr großzügig. Und als Mann offenbar unwiderstehlich. Er hat noch mal geheiratet mit 75. Das weiß ich. Vater. Seine zweite Frau war damals erst 25. Du hast doch irgendetwas vor. Jetzt bitte ich erst einmal Mr. Tavener zu uns. Mein Vater liebte solche Spielchen. Er hatte sicher schon eine genaue Vorstellung davon, wie ich ihm nützlich sein konnte. Das war einer der Gründe, warum ich ins Ausland gegangen war. Möglichst weit weg von meinem alten Herrn und von Scotland Yard. Schön, Sie zu sehen, Charles. Ist lange her, unsere gemeinsame Zeit. Ja. Schade, dass Sie einen anderen Weg eingeschlagen haben. Ich bin nicht geeignet für die Polizeiarbeit. Chief Inspector Tavener leitet die Untersuchungen in dem Fall Leonidis. Ach. Sophia Leonidis ist die Verlobte meines Sohnes. Ach. Das trifft sich doch gut, finden Sie nicht, Tavener? Charles könnte uns helfen. Als zukünftiges Familienmitglied erfährt er vielleicht mehr als wir. Vater. Ja, das wäre möglich. Ich soll diese Familie bespitzeln, meine eigene Verlobte. Du sollst nur die Augen aufhalten. Es ist doch in deinem eigenen Interesse. Hör dir erst mal an, was wir schon wissen. Aristide Leonidis hatte als Diabetiker jeden Tag Insulinspritzen von seiner jungen Frau bekommen. In einer der Spritzen war allerdings Eserin gewesen. Ein Wirkstoff, der ganz harmlos sein konnte, etwa in Form von Augentropfen. Aber tödlich, wenn er ins Blut injiziert wurde. Es hat also jemand seine Augentropfen in das Insulinfläschchen gefüllt. Eine Eserinvergiftung ist nur sehr schwer nachweisbar. Wir wären nie auf die Todesursache gekommen, wenn wir nicht das leere Fläschchen mit den Eserinspuren gefunden hätten. Warum hat die junge Frau, wie heißt sie? Brenda Leonidis. Warum hat sie das Fläschchen nicht einfach verschwinden lassen? Das fragen wir uns auch. Entweder ist sie äußerst dumm oder... Oder sehr gescheit. Was könnte denn ihr Motiv gewesen sein? Sieht so aus, als hätte sie eine Affäre mit dem jungen Hauslehrer. Er unterrichtet die kleine Schwester deiner Sophia. Wer hatte sonst noch Zugang zu den Insulinfläschchen? Sie wurden einfach in einem Medizinschrank aufbewahrt. In dem Teil des Hauses, den der Alte bewohnte. Es kann also auch jemand anderes gewesen sein. Tja, im Grunde jeder aus der Familie. Am nächsten Tag fuhr ich mit Tavener nach Swinley Dean, etwas außerhalb von London. Das war's also, das krumme Haus. Ein wirklich kurioser Bau. Die schrägen Balken, die Fachwerkbauweise, die vielen Giebel. Fast wie ein typisch englisches Cottage. Allerdings überdimensional groß. Das exzentrische Heim eines kleinen Mannes, der als Fremder nach England gekommen war. Sieht dem Alten ähnlich, so etwas Verrücktes zu bauen. Vielleicht wollte er der feinen Verwandtschaft seiner Frau imponieren. Es sind praktisch drei komplette Häuser in einem. Jeder Trakt hat seine eigene Küche, Bäder, Gästezimmer, einfach alles. Sie werden es gleich sehen. Als erstes möchte ich mit meiner Verlobten sprechen. Allein. Natürlich. Ich hatte gehofft, dass dein Vater so etwas vorschlagen wird. Ich bin froh, wenn du dich hier umsiehst. Ach ja? Ich habe wirklich Angst, Charles. Im Grunde kann ich nicht glauben, dass es Brenda war. Wir mögen sie alle nicht besonders, das stimmt schon, aber... Ja? Diese Art von Kaltblütigkeit traue ich ihr einfach nicht zu. Was ist mit dem Hauslehrer? Ach, Lawrence ist ein Angsthase. Brenda liebt schöne Kleider und Schmuck und Süßigkeiten, aber ein solches Risiko eingehen? Und ich glaube, so absurd es klingt, sie hat Großvater wirklich gemocht. Er hatte immer ein Händchen für Frauen. Du hast gesagt, du hast Angst. Bitte, Charles, du musst das ernst nehmen. In unserer Familie gibt es so viel Rücksichtslosigkeit, in jedem von uns, auf ganz verschiedene Art. Sophia, wo bist du denn? Hier, im Steingarten. Nanny sucht dich. Das ist Charles Hayward, Tante Rose. Meine Tante, Misty Heavyland. Freut mich sehr. Zurück aus Asien? Ich habe von Ihnen gehört. Ich sehe mal nach Nanny. Wie geht es Ihrem Vater? Kennen Sie ihn? Sind Sie hier, um zu helfen? Oder das Gegenteil? Ich hoffe, helfen zu können. Na gut. Ich traue nämlich diesem Inspektor nicht. Warum wird ein vernünftiger Mensch überhaupt Polizist? Ein scheußlicher Beruf. Das Ganze ist scheußlich. Ich habe diesen hässlichen Zwerg nie leiden können. Aber dass er jetzt tot ist, das Haus wirkt plötzlich so leer. Ich lebe seit 40 Jahren hier. Meine Schwester musste sich ja in diesen Ausländer verlieben. Mein Gott, und plötzlich stand er mit den kleinen Kindern alleine da. Ich hätte natürlich ausziehen können, als die Jungs erwachsen waren. Aber Philipp hat ja dann selbst Kinder bekommen. Wie kann man nur eine Schauspielerin heiraten? Kennen Sie Mac da schon? Nein. Sie ist keine Mutter, sie spielt die Rolle nur manchmal. Ich bin froh, dass Philipp mit den Kindern hier eingezogen ist. Er ist Historiker, nicht wahr? Er schreibt Bücher, die niemand kaufen will. Ach. Er hat es leider nicht nötig. Aristid hat sie ja alle mit Geld überhäuft. Dann profitiert also niemand von seinem Tod? Doch, alle. Alle bekommen noch mehr Geld, aber das hätten sie auch so haben können. Sie hätten ihn nur zu fragen brauchen. Haben Sie irgendeinen Verdacht, Miss de Havilland? Wer ihn vergiftet haben könnte? Ich nehme an, die Polizei wird sich jetzt in die arme Brenda verbeißen. So ist es doch. Dafür gibt es wohl Gründe. Sie ist mir immer wie eine selten dumme und gewöhnliche Person vorgekommen. So niveaulos stelle ich mir keine Giftmörderin vor. Aber vielleicht wurde ihr das Warten zu lang. Aristide war ein ungewöhnlich zählebiger Mensch. Aber wir gehen jetzt ins Haus. Sie wollen sicher mit Philipp sprechen. Wollte ich das? Ich hatte keine Ahnung. Welche Rolle sollte ich hier eigentlich spielen? Das war mir immer noch nicht klar. War ich nun der Verlobte von Sophia oder der Hilfsschnüffler von Scotland Yard? Aber Tante Rose widersprach mir nicht. Das ist umwerfend, ich weiß. Wir haben uns Gottlob daran gewöhnt. Aristide musste immer alles zu groß anlegen. Kein Wunder bei seiner Statur. Die Eingangshalle war so pompös wie die eines Schlosses. An einer der Wände hing das überlebensgroße Gemälde eines kleinen, kraftstrotzenden Mannes mit dunklen, durchdringenden Augen. Das ist er, unser Herr und Meister. Eine Schönheit, nicht wahr? Kommen Sie, Philipp verbringt den ganzen Tag in seiner Bibliothek. Das ist Charles Hayward. Guten Tag. Ah, sehr erfreut. Wo steckt dieser furchtbare Polizist? Er hat sich doch angekündigt. Chief Inspector Taverner? Der auffallend gut aussehende Mann las den Namen von einer Visitenkarte ab, die auf seinem Schreibtisch lag. Wusste er, wer ich war? Es schien ihm völlig gleichgültig zu sein. Ist Mac da schon auf? Ich weiß es nicht. Vorher steht sie gewöhnlich nicht auf. Aber das klingt doch ganz nach ihr. Die Tür flog auf und ein pfirsichfarbenes Negligé kam hereingerauscht. Eine Zigarettenspitze in der rechten Darling, Hand. Darling, ich halte es nicht aus. Wie kannst du nur so gelassen sein? Diese grässliche Kreatur sitzt immer noch da oben. Warum steckt man sie nicht ins Gefängnis? Das arme alte Schätzchen. Ist dir eigentlich klar, wie viel Ähnlichkeit die Thompson mit Brenda hat? Philipp? Hm? Mord im Treppenhaus, die Thompson. Mhm. Ja. Gewöhnlich, dumm, falsch bis zur letzten Minute. Das ist 1:1 Brenda. Finden Sie nicht auch? Ich? Ja, junger Mann, Sie. Ob ich den Inspektor darauf aufmerksam machen soll? Es ist eigentlich nicht nötig, dass du noch einmal mit ihm sprichst. Aber natürlich, du hast doch keinen Sinn für Details. Ich werde ihm jede Winzigkeit mitteilen, die mir aufgefallen ist. Mutter? Ja, Liebes? Ich habe dir eine heiße Schokolade gemacht. Sie steht im Salon. Wie reizend von dir. Aber der Inspektor möchte als erstes mit Vater sprechen. Und du weißt ja, wie wichtig der richtige Zeitpunkt für einen Auftritt ist. Wie bitte? Magda, du bist heute etwas begriffsstutzig. Nun gut, ich werde jetzt in Ruhe meine Tasse Schokolade trinken. Es stört dich doch nicht, wenn Charles hier bleibt, Vater? Charles? Nein, gewiss nicht. Hatte er mich überhaupt wahrgenommen? Ich beschloss, mich während der Befragung zurückzuhalten. Das war Taverner sicher lieber so. In meiner kurzen Zeit bei Scotland Yard waren wir uns nicht besonders sympathisch gewesen. Seine Augentropfen, so Wie haben Sie von dem Tod Ihres Vaters erfahren? Das sagte ich Ihnen bereits. Mhm. Mein Bruder Roger, der den Westflügel des Obergeschosses bewohnt, kam heruntergestürzt und teilte mir mit, dass er einen Anfall erlitten hat. Er bekam schwer Luft. Es ging ihm also sehr schlecht. Ganz offensichtlich. Mein Vater war tot, noch bevor der Arzt kam. Ich habe gehört, Sie finanzieren immer wieder kostspielige Theaterprojekte für Ihre Frau. Haben Sie momentan vielleicht finanzielle Probleme? Aber nein. Und selbst wenn, mein Vater hätte in einer Notlage jederzeit ausgeholfen. Die zweite Heirat Ihres Vaters war ein ziemlicher Schock für Sie, oder? Wieso? Kannten Sie Miss Brenda bereits vor Ihrem Vater? Wie kommen Sie darauf? Dann habe ich mich wohl getäuscht. Mr. Brown, der Hauslehrer von Josephine, schätzen Sie ihn? Mein Vater hat ihn eingestellt. In Kriegszeiten war die Auswahl an Lehrern nicht groß. Er macht seine Sache ausreichend gut. Wissen Sie, ob er mit Ihrer Stiefmutter, wenn ich so sagen darf, eine intime Beziehung hat? Fragen Sie ihn das bitte selbst. Wie finden Sie Ihren zukünftigen Schwiegervater? Nicht gerade ein warmherziger Mensch, oder? Wieso haben Sie ihn das mit Brenda gefragt? Eine ehemalige Angestellte des Hauses hat uns erzählt, dass Philipp eine Zeit lang für sie geschwärmt hat. Angeblich hat er sie sogar heimlich getroffen. Ich dachte, es sei nur böses Gerede, aber vielleicht ist ja was dran. Heißt das, Sie verdächtigen ihn? Im Moment noch nicht. Sollte Brenda tatsächlich eine Affäre mit dem Hauslehrer haben, hätte Philipp Leonidis eigentlich ihn umbringen müssen und nicht seinen Vater. Richtig? Ich spreche jetzt mit seiner Frau. Das ist eine ganz fatale Geschichte. Die arme Brenda. Die Tasse Schokolade hatte Wunder gewirkt. Das dezente graue Kostüm, die höfliche Ausdrucksweise. Im ersten Moment hätte ich die Frau auf dem brokatbezogenen Sofa gar nicht wiedererkannt. Sophia stand hinter ihrer Mutter am Kamin des prachtvoll eingerichteten Salons. Wie ist Ihr Verhältnis zu Brenda Leonidis? Wir sehen uns leider nicht sehr oft. Sie leben in einem Haus miteinander. Dieses Haus ist manchmal größer, als man denkt. Meine Stiefmutter führt ihren eigenen Haushalt. War Mrs. Leonidis mit ihrem Mann glücklich? Oh, ich glaube schon. Keine Auseinandersetzungen? Davon weiß ich nichts. Mögen Sie den Lehrer Ihrer Tochter? Lawrence? Ja. Er ist sehr still. Man bekommt kaum mit, dass er da ist. Er ist ein sehr guter Lehrer. Ich bedauere Sie, das fragen zu müssen, aber haben Mr. Brown und Mrs. Leonidis Ihrer Ansicht nach eine Affäre? Inspektor, ich glaube nicht, dass Sie mir eine solche Frage stellen sollten. Tavener bedankte sich und verließ den Raum. Ohne ein Wort über Philipps angebliche Schwärmerei für seine junge Schwiegermutter. Sophia lobte ihre Mutter für ihren Auftritt und bat mich, den Inspektor zu ihrem Onkel zu begleiten. Eine Eserinvergiftung? Mein Gott, sie hat ihn mit seinen eigenen Augentropfen vergiftet. Diese schreckliche Frau. Philipp und ich waren entsetzt, als Vater mit ihr ankam. Wissen Sie, was sie war? Eine Kellnerin. Am liebsten würde ich gleich zu ihr hinübergehen und sie erschießen. Roger. Ich weiß, Liebes, ich weiß. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Inspektor. Das waren also Onkel Roger und seine Frau Clemency. Was für eine Familie. Kein Wunder, dass Sophia Jahre im Ausland verbracht hatte. Mein Mann ist ein sehr emotionaler Mensch. Mhm. In Wirklichkeit kann er nicht einmal eine Fliege töten. Er hat seinen Vater verehrt. Wie verstanden Sie sich mit Ihrem Schwiegervater? Ich mochte ihn nicht besonders. Seine größte Leidenschaft war das Geschäftemachen. Sein riesiges Vermögen. Ich kann so etwas nicht gutheißen. Was für ein Unterschied zu Sophias Mutter. Ihre ganze Erscheinung, der Kurzhaarschnitt, das schlichte Kleid aus dunkelroter Wolle, sogar die Einrichtung des Raumes hatte so gar nichts Dekoratives. Es gelingt mir einfach nicht, ruhig zu bleiben. Ich rege mich zu sehr auf. Mein Vater war so ein großartiger Mensch. Noch eine halbe Stunde vor seinem Tod saß ich mit ihm zusammen. Da ging es ihm noch blendend. Ich habe ihn im Stich gelassen. Quäl dich nicht, Liebling. Du bist die wunderbarste Frau, die ein Mann haben kann. Clemency hat nie aufgehört zu arbeiten, trotz unseres Vermögens. Sie ist Chemikerin, wissen Sie? Das sagte Roger überraschenderweise zu mir. Dann lernte ich endlich die junge Witwe kennen. Gibt es Neuigkeiten, Inspektor? Das Zimmer, in dem sie uns empfing, war eine Art luxuriöses Jungmädchenzimmer. Die hübsche junge Frau war ganz in Schwarz gekleidet und hatte offensichtlich gerade geweint. Eine Schallplatte lief und in einem Käfig saß ein Kanarienvogel. Sie meinen, diese Augentropfen haben ihn umgebracht? Es steht fest, dass die letzte Injektion, die Sie Ihrem Mann verabreicht haben, Eserin enthielt. Aber das wusste ich nicht. Ich habe nichts damit zu tun, wirklich nicht. Irgendjemand muss das Insulin bewusst durch das Eserin ersetzt haben. Was für eine Gemeinheit. Möchten Sie Ihren Rechtsanwalt hinzuziehen? Ich mag Mr. Gateskill nicht. Sie können sich einen eigenen Anwalt nehmen. Aber ich habe doch nichts Böses getan. Wissen Sie, wo sich Mr. Brown im Augenblick aufhält? Warum? Ich möchte mit ihm sprechen. Aber das wird ihn nur aufregen. Er ist so ein netter, empfindsamer Mensch. Ich werde ihn schon finden. Er unterrichtet normalerweise um diese Zeit. Ich begleite Sie. Danke, ich spreche lieber allein mit ihm. Charles, wollen Sie Mrs. Leonidas so lange Gesellschaft leisten? Ja. Es ärgerte mich, dass mich Taverner so überrumpelte. Prompt stellte mir Brenda die Frage, die ich schon den ganzen Vormittag erwartet hatte. Wer sind Sie? Ich heiße Charles Hayward. Was machen Sie hier? Bin ein Freund der Familie. Diese widerliche Bande. Die sind alle so gemein zu mir. Ich habe Aristide gemocht. Er hat so wunderschöne Sachen gesagt und war so klug. Unser erstes Treffen war wie ein Märchen. Er hat Rührei auf Toast bestellt. Ich musste weinen. Er hat mir gesagt, setzen Sie sich, erzählen Sie mir, was los ist. Aber dann werde ich gefeuert. Mir gehört der Laden hier. Also habe ich ihm von meinen Schwierigkeiten erzählt. Ich verstehe. Das tun Sie nicht. Ich wollte nichts mehr wissen von Männern. Ich wollte ein Zuhause. Und das Kind? Ich meine, Sie waren in anderen Umständen, oder? Es war ein Irrtum. Ich hatte mich geirrt. Warum soll ich Aristide denn umgebracht haben? Man könnte glauben, dass Sie und Mr. Brown verliebt sind, dass Sie heiraten wollten. Aber das ist nicht wahr. Wir sind Freunde, das ist alles. Er ist genauso wie ich. Und er muss dieses grauenhafte kleine Mädchen unterrichten. Sie ist ein Ungeheuer. Sind denn alle aus der Familie gemein zu Ihnen? Was ist mit Philipp? Philipp? Ach, der hat sich verändert. Der war früher anders. Mehr konnte ich nicht aus ihr herausbringen. Sie legte eine neue Platte auf und holte den Kanarienvogel aus seinem Käfig. Also ging ich, um das Studierzimmer zu suchen. Sophia? Du warst bei Brenda? Wie findest du sie? Offen gestanden, tut sie mir leid. So. Also, ich kann Frauen nicht leiden, die eine rührselige Geschichte erfinden, um von einem reichen alten Mann geheiratet zu werden. Er ist auf sie hereingefallen. Oh nein. Großvater hat ihr die Geschichte mit der Schwangerschaft bestimmt nicht abgenommen. Dazu war er viel zu schlau. Er wollte Brenda einfach haben. Er wollte den großen Retter in der Not spielen. Ah, Mr. Brown! Ist der Unterricht schon zu Ende? Bitte. Ich kann heute nicht unterrichten. Ich bin zu aufgeregt. Inspektor Taverner hat mich so unter Druck gesetzt. Miss Sophia, glauben Sie mir, ich könnte niemals einen Menschen töten. Ich weiß, Lawrence. Gehen Sie zu Nanny. Die macht Ihnen eine Tasse Schokolade. Danke. Das ist der Hauslehrer? Warum bist du so nett zu ihm? Weil er mir leid tut. Großvater hat sicher ganz bewusst so einen schwachen Mann eingestellt. Wahrscheinlich dachte er, eine harmlose Liebelei würde Brenda guttun. Du meinst, er hatte sogar darauf angelegt, dass die beiden... Großvater war ein richtiger alter Teufel. Josephine, hast du schon wieder gelauscht? Sophias kleine Schwester kam hinter einer Bodenvase hervor und erklärte, dass sie Lawrence gefolgt war, um ihn zu überwachen. Du liest zu viele Kriminalgeschichten. Ich muss jetzt in die Küche zu Nanny. Das ist übrigens Charles. Hallo. Hallo. Warum sind Sie mit dem Inspektor gekommen, wenn Sie Sophias Verlobter sind? Er ist ein Freund von mir. Ach ja? Ich mag ihn nicht. Ich werde ihm nichts erzählen. Wovon? Von meinen Ermittlungen. Großvater ist ermordet worden. Mit Isarin. Das ist spannend. Ich wollte schon immer ein Detektiv sein und jetzt bin ich einer. Aha. Ich schreibe alles in mein Notizbuch. Tut es dir gar nicht leid, dass dein Großvater tot ist? Hm. Nicht besonders. Er wollte nicht, dass ich Balletttänzerin werde. Er hat gesagt, ich habe zu wenig Talent. Das hat er bestimmt nicht so gemeint. Die Polizei ist so dumm. Die wissen nicht, dass Onkel Roger und Tante Clemens sie verreisen wollten. Heimlich. Mit dem Flugzeug. Wieso heimlich? Ach, das war nach dem Streit mit Großvater. Was für ein Streit? An dem Tag, als Großvater vergiftet wurde, da war Onkel Roger ewig lang bei ihm. Weißt du auch, um was es ging? Natürlich. Ich habe ja an der Tür gelauscht. Onkel Roger hat ganz viel Geld mit seiner Firma verloren und es ging ihm furchtbar schlecht deswegen. Du weißt, dass man nicht an Türen lauscht, oder? Als Detektiv muss man das. Charles, Ihr Vater hat angerufen. Es gibt Neuigkeiten. Ich war froh, nicht länger mit Josephine reden zu müssen. Es war mir unangenehm, wenn Kinder so altklug waren. Offenbar hatte sie den Verstand ihres Großvaters geerbt. Ich fuhr mit Tavener zurück nach London. In Scotland Yard wartete Vater bereits auf uns. Der Anwalt der Familie war bei ihm, Mr. Gateskill. Das Testament ist aufgetaucht. Es war in einem Bankschließfach, allerdings ohne Unterschrift. Das heißt, es ist ungültig. Ich kann bezeugen, dass dies das Originaldokument ist. Die ganze Familie kannte den Inhalt und war damit einverstanden. Alle sollten zu ungefähr gleichen Anteilen erben. Ich kann das nicht verstehen. Mr. Leonidas hat mir ausdrücklich mitgeteilt, dass er es unterschrieben hat. Wie ist die Sachlage jetzt? Im streng juristischen Sinn, als gäbe es gar kein Testament. Und das heißt? Brenda Leonidas ist die Haupterbin. Ach, interessant. Ich kann nicht verstehen, was Mr. Leonidas bewogen hat, mir die Unwahrheit zu sagen. Mr. Gateskill wirkte geradezu verstört. Als er gegangen war, berichtete Taverner meinem Vater, dass er nicht viel zu berichten hatte. Seine Befragungen waren im Grunde erfolglos gewesen. Umso heftiger fiel seine Reaktion aus, als ich über Josephines Ermittlungen sprach. Dieses verrückte kleine Mädchen? Die will sich doch nur wichtig machen. Kinder wissen oft mehr, als man denkt. Wir sollten der Sache nachgehen. Und wenn etwas dran ist, bitten wir Roger Leonidas hierher. Kein Wunder, dass es zwischen Aristide Leonidas und seinem Sohn Streit gegeben hatte. Die Firma Leo Catering hatte nicht nur finanzielle Probleme, sondern stand vor dem Konkurs. Eine solche Schande. Leo Catering ist das älteste Unternehmen meines Vaters. Warum wollten Sie und Ihre Frau das Land verlassen? Was? Das wissen Sie auch? Mhm. Ich habe mich geschämt. Ich wollte alles abwickeln und einfach verschwinden. Ich hätte meinem Vater einen Brief geschrieben und ihn gebeten, mir zu verzeihen. Ich wollte nicht, dass er wieder mit seinem Geld aushilft. Aber dann ist er mir zuvorgekommen. Was heißt das? Er hatte irgendwie davon erfahren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie verständnisvoll er war. Keine Vorwürfe, nur Mitgefühl. Er hat sofort einen Finanzierungsplan aufgestellt. Er wollte Leo Catering retten. Und dann? Ich bin gegangen. Habe meiner Frau erzählt, wie großherzig er reagiert hat. Ihre Frau, war sie froh darüber? Natürlich. Naja, sie war auch etwas enttäuscht. Der Anfall Ihres Vaters, wie lange danach ist das gewesen? Ungefähr eine Stunde. Brenda kam zu uns herübergerannt. Eine Frage, wenn Sie erlauben. Aber natürlich, Charles. Wie sehen jetzt Ihre Pläne aus, nach dem Tod Ihres Vaters? Ich werde mein ganzes Privatvermögen in den Konkurs stecken. Und dann ziehen wir nach Barbados. Ach ja. Clemency hat dort Bekannte. Sie hat sich immer gewünscht, dass wir uns von der Familie lösen. Vater verstand meinen Gedanken sofort. Clemency war Chemikerin. Sie wusste sicher über die Wirkungsweise von Isarin Bescheid. aber waren ihre Enttäuschung und die Abneigung gegenüber ihrem Schwiegervater so groß, einen Mord zu begehen? Bring Clemency zum Reden. Bring sie alle zum Reden. Einen Mord begangen zu haben, macht einsam. Ich habe noch keinen Mörder erlebt, der nicht darüber reden wollte. Irgendwann machen sie dabei einen Fehler. Gut, ich fahre morgen wieder nach Swinley Dean. Und denk an das Kind. Josephine. Sie scheint am meisten zu wissen. Wir wollen nicht, dass ihr etwas zustößt. Ja! Josephine! Sie haben bei der Polizei gepetzt. Und du hast mich erschreckt. Was meinst du überhaupt? Dass Onkel Roger pleite geht. Wie dumm sie sind. Ein Detektiv verrät der Polizei erst ganz am Schluss, was er weiß. Tut mir leid. Sie taugen nicht mal als Dr. Watson was. Ich mache es wieder gut, ganz bestimmt. Josephine? Ich kann Sherlock Holmes sowieso nicht leiden. Die fahren da noch in Droschken durch die Gegend. Josephine! Warum antwortest du nicht? Weil Nanny eine Nervensäge ist. Ich unterhalte mich gerade! Komm, wir gehen zu ihr. Ich lauf schon mal vor. Mr. Charles, nicht wahr? Ja. Die ganze Familie ist da drin versammelt. Alle schimpfen und sind laut. Roger hat einen ganz roten Kopf. Aber gehen Sie nur hinein. Sophia ist froh, dass Sie da sind. Sie spricht nur noch von dem Mord. Ich finde, man sollte es der Polizei überlassen. Die Türen hier im Haus sind immer offen, nie schließt jemand ab. Da kann jeder Kommunist hereinkommen, wie er mag. Wieso Kommunist? Im Radio heißt es, die Kommunisten stecken hinter allem, was so passiert. Aha. Haben Sie Josephine gesehen? Ist sie gar nicht hier gewesen? Ach, dieses Kind, wahrscheinlich kritzelt sie wieder irgendwo in ihr Buch. Wenn sie nicht an irgendeiner Tür lauscht. Sie hätte in eine ganz normale Schule gehen sollen, aber das wollte der alte Herr ja nicht. Er wollte immer alle um sich haben. Charles! Ach, Nanny, ich bin so froh, dass er da ist. Das weiß ich, mein Schatz. Sophia klärte mich auf, dass eine Art Familienrat wegen des bevorstehenden Bankrotts von Leo Catering abgehalten wurde. Sag mal, wer wusste eigentlich noch von den Augentropfen? Ich meine, außer Brenda. Das hilft uns nicht weiter. Warum? Einmal war die ganze Familie bei Großvater zum Kaffee. Brenda hat ihm die Augentropfen gebracht und Josephine wollte wissen, warum auf dem Fläschchen steht, nur zur äußerlichen Anwendung. Da hat Großvater gesagt, wenn Brenda sich einmal vertun sollte und mir statt Insulin Augentropfen spritzt, würde ich wahrscheinlich sofort blau im Gesicht werden und sterben. Verstehst du? Und ob ich verstand? Der Mörder hatte sich keine Methode ausdenken müssen. Das Opfer hatte ihm diese Arbeit abgenommen. Charles. Was für eine Farbe. Sie waren doch gestern bei Scotland Yard. Mutter? Dann können Sie mir sicher eine Frage beantworten. Begleitest du mich? Mac, da war das Ganze deine Idee. Nanny möchte etwas mit uns besprechen. Aber Roger ist doch so süß, wenn er sich die Haare rauft. Mutter, bitte. Ich wusste, dass du mir Geld leihen wolltest, Phyllis. Schon gut. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Charles? Aber ja, natürlich. Das kam ja wie gerufen. Ich ging mit Clemency in das Musikzimmer. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Roger seinen Vater vergöttert hat. Er hat sich so gequält mit diesem Unternehmen. Roger liebt Pferde und Kühe und das Leben auf dem Land. Er macht sich nichts aus Geld. Warum erzählen Sie mir das? Glauben Sie, die Polizei verdächtigt ihn? Ich glaube nicht, dass jemand wegen Geldes ihren Schwiegervater getötet hat. Eher, um sich davon zu befreien. Oh Gott, das ist nicht Ihr Ernst, Charles. Ich bin zwar glücklich, dass wir endlich frei sind. Und wir verlassen England, sobald die Polizei es uns erlaubt. Aber Sie täuschen sich. Sie suchen in der ganz falschen Richtung. Was meinen Sie damit? Diese Familie tut niemandem gut. An diesem Tag übernachtete ich im krummen Haus. Sophia hatte mir ein Zimmer hergerichtet. Aber ich konnte nicht einschlafen. Clemency hatte recht, mich auszulachen. Ich schnüffelte herum und spielte Detektiv, wie Josephine. Als ich noch einmal aufstand, um ans Fenster zu treten, sah ich zwei Gestalten aus dem Dunkel des Steingartens treten. Brenda Leonidas und Lawrence Brown. Entschuldigen Sie bitte? Ja? Ich wollte bloß, wie kommen die Ermittlungen voran? Warum fragen Sie mich das? Ich dachte, Ihr Vater sei Kommissar bei Scotland Yard. Es steht doch keine Festnahme bevor. Soweit ich weiß nicht. Diese Unterstellungen. Man fühlt sich so hilflos. Wer immer Mr. Leonidas umgebracht hat, der Verdacht sollte auf mich fallen. Diese Familie hat mich schon immer verachtet. Übertreiben Sie da nicht etwas, Mr. Brown? Nein. Ich kann mir noch so viel Mühe geben. Seit ich den Wehrdienst verweigert habe, bin ich für alle nur der Angsthase. Es ist ekelhaft. Diese Familie ist so selbstgerecht mit ihrem vielen Geld und ihrer Macht. Und was ist mit Brenda Leonidas? Sie ist ein Engel. Ihre Zärtlichkeit und Güte ihrem so viel älteren Mann gegenüber. Niemals hätte sie ihn umbringen können. Schön. Das haben Sie der Polizei ja sicher gesagt. Ich kann Sophia nicht finden. Wissen Sie, wo sie sein könnte? Gut, dass Sie hier sind, Charles. Philipp verhält sich manchmal, als wäre er noch ein Schulbub. Wieso, Miss de Havilland? Es geht um diese dumme Sache mit Brenda. Er hat mich gebeten, mit Ihnen zu reden. Er hat sie schon gekannt, bevor Aristide ihr in diesem Etablissement begegnet ist. Hat sie Ihnen auch erzählt, dass sie Kellnerin war? Als er sie uns als seine Braut vorstellte, da hat Philipp tatsächlich geglaubt, sein Vater macht das, um ihn zu demütigen. Roger war immer der Lieblingssohn, aber so etwas hätte Aristide nie fertiggebracht. Philipp hat sich wohl noch einige Male mit Brenda getroffen. Er konnte es nicht fassen, dass sie ihm einen 80-Jährigen vorzieht. Aber dann war das Kapitel abgeschlossen. Verstehe. Dieses Haus ist groß genug, um sich komplett aus dem Wege zu gehen. Also, Sie meinen... Philipp hat keinen Grund gehabt, seinen Vater umzubringen. Ja, dann. Nun reichte es mir. Wo war eigentlich Taverner? Es war seine Aufgabe, zu merken, ob jemand die Unwahrheit sagte. Ich war dafür völlig ungeeignet. Als ich noch einmal nach oben ging, um meine Sachen zu holen, wäre ich fast über Josephine gefallen. Sie saß im Gang auf dem Boden und kritzelte in ihr Notizbuch. Wie siehst du denn aus? Wieso? Deine Hände sind ganz schwarz. Ich habe ermittelt. Auf dem Dachboden. Josephine. Es ist langsam Zeit für den nächsten Mord. In den Büchern passiert immer ein zweiter Mord. Jemand wird abgemurkst, weil er zu viel weiß. Hast du heute keinen Unterricht? Lawrence hat Bauchschmerzen. Der Arme hat so viel Angst. Was? Ich bin hier oben. Ich suche dich die ganze Zeit. Dein Vater hat angerufen. Er braucht dich in London. Es ist etwas passiert, was du wissen musst. Der alte Leonidas hat einem Jugendfreund ein versiegeltes Kuvert anvertraut. Mr. Gateskill hat es heute per Post erhalten. Darin war ein zweites Testament, mit Unterschrift. So war der Alte immer für Überraschungen. Vater, das geht mich alles überhaupt nicht. Es geht dich sehr viel an, Charles. Bis auf die Pflichtanteile erbt Sophia das ganze Vermögen. Was? Es gibt einen Brief von Mr. Leonidas. Gateskill wird in der Familie verlesen. Ich muss dich das jetzt fragen. Wie sehr vertraust du deiner Verlobten? Was soll das heißen? Hat sie vielleicht davon gewusst? Auf keinen Fall. Wie kommst du auf die Idee? Bitte gehen Sie ans Telefon, Charles. Ein Anruf von Ihrer Verlobten. Es ist dringend. Ja, Sophia? Was? Wie geht es ihr? Ja, natürlich komme ich. Josephine ist niedergeschlagen worden. Also fuhr ich doch wieder nach Swinley Dean. Dieses Mal in einem Polizeiwagen mit Blaulicht. Warum hatte ich die Warnung meines Vaters nicht ernst genommen? Offensichtlich hatte Josephine tatsächlich etwas gewusst, was dem Mörder gefährlich werden konnte. Tante Rose ist bei ihr im Krankenhaus. Offenbar eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde. Charles, ich hätte auf sie aufpassen müssen. Es tut mir so leid. Mein Vater hat mich gewarnt. Ihre Detektivspiele. Ja, ich weiß. Du musst Taverner genau erklären, wie es passiert ist. In dem Gebäude da drüben sind die Wirtschaftsräume. In der Waschküche hat sie oft gespielt. Das ist also ein Katzentürchen. Josephine stellt sich gern darauf und schwingt dann hin und her. So? Ja. Habt ihr sie hier gefunden? Bewusstlos und stark blutend. Es war kurz vor eins. Nanny hat nach ihr gerufen, weil wir essen wollten. Und was ist das? Der Stopper für die Haustür. Wir haben ihn schon jahrelang nicht mehr benutzt. Da ist Blut darauf. Wer denkt sich denn so etwas aus? Es konnte gar nicht anders gewesen sein. Jemand hatte den Türstopper, ein schweres Teil aus Marmor, auf der Oberkante der Eingangstür platziert, so dass er herunterfallen musste, sobald die kleine Katzentür bewegt wurde. Das hätte auch daneben gehen können. Unmöglich, das genau zu berechnen. Aber Ihre Schwester hat Pech gehabt. Wer wusste von diesem Ort? Ich meine, dass sich Josephine gern hier aufhielt. Jeder aus der Familie. Es ist wie mit dem Eserin. Man füllt es in das Insulinfläschchen und dann passiert es irgendwann ganz von alleine. Perfekt, weil man im Grunde Angst vor Gewalt hat. Was ist mit Ihrem Notizbuch? Josephine hat doch immer in ein Heft geschrieben. Hatte sie es bei sich? Das weiß ich nicht. Wir können Mutter fragen. Sie hat ihre Sachen für das Krankenhaus gepackt. Mein armes Baby. Merkt er bitte. Warum durfte ich nicht mitfahren? Sie stirbt! Ich weiß, dass sie stirbt! Sei still. Mr. Tavener muss wissen, ob du ihr Notizbuch eingepackt hast. War es bei Josephines Sachen? Was für ein Notizbuch? Ich weiß von keinem Notizbuch. Ihr Zimmer sieht ganz entsetzlich aus. Nanny müsste dort mal wieder aufräumen. Dürfen wir es sehen? Natürlich. Das Zimmer sah aus, als hätte darin ein Tornado gewütet. Die Schubladen der Kommode waren herausgezogen, ihr Inhalt verstreut worden. Die Matratze und das Bettzeug hatte jemand auf den Boden geworfen. Sogar die Bilder waren von der Wand abgehängt worden. Hier hat jemand etwas gesucht. Sie sagen es. Das Notizbuch? Oder etwas anderes. Wir müssen auf den Dachboden. Dort hatte Josephine ermittelt, wie sie es genannt hatte. Dort gab es sicher auch ein gutes Versteck. Was wir fanden, war allerdings nicht ihr Notizbuch, sondern ein Bündel Briefe. Oh, Lawrence, Liebster, ich möchte nicht, dass er leidet. Wir können nicht länger warten, meine geliebte Brenda. Wir sind füreinander bestimmt. Das ist ja ein Ding. Das wird dem Staatsanwalt genügen. Wenn ich sterbe, muss die Last, die ich getragen habe, auf andere Schultern übergehen. Jemand muss die Verantwortung für den Rest der Familie auf sich nehmen. Nach genauer Beobachtung halte ich keinen meiner Söhne für geeignet. Mein Sohn Roger hat keinerlei Geschäftssinn. Und wenngleich von liebenswerter Natur, ist er zu impulsiv, um ein gutes Urteilsvermögen zu besitzen. Mein Sohn Philipp ist viel zu unsicher, um irgendetwas zu leisten. Außer sich immer weiter vom Leben zurückzuziehen. Einzig meine Enkelin Sophia scheint mir über die erforderlichen positiven Eigenschaften zu verfügen. Ihr vertraue ich das Familienwohl an. Die ganze Familie hatte sich in Magdas Salon versammelt. Die Schauspielerin reagierte auch als Erste auf die ungeheuerliche Mitteilung. Dass uns das alte Schätzchen so einen Streich gespielt hat. Wie dramatisch. Meine geliebte Tochter, ich bitte um ein Almosen für meine Aufführung Mord im Treppenhaus. Magda, es besteht kein Grund für so eine Albernheit. Gestatten Sie mir, Ihnen zu gratulieren. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie in allen Belangen zu unterstützen. Danke. Damit verabschiedete sich der Rechtsanwalt. Sophia hat Verstand und ein gutes Herz. Ich bin davon überzeugt, dass Aristides Entscheidung, ihr die Geschicke der Familie anzuvertrauen, richtig war. Roger? Mein liebes Mädchen, für Clemency und mich ändert sich nichts. Wir werden ein neues, sehr einfaches Leben beginnen. Du musst verzeihen, wenn ich dir nicht gratuliere. Das war ein Schock für mich. Ich hätte nicht geglaubt, dass mein Vater mich so sehr demütigen würde. Wenigstens hat er Roger ebenfalls übergangen. Er verließ den Raum ohne ein weiteres Wort. Wie einsam Sophia mit einem Mal war. Das war grausam von deinem Vater. Dein Großvater hätte dir das nicht zumuten dürfen. Ich weiß genau, wie sich alle fühlen. 2 Tage später kam Taverner mit 2 Beamten, um Brenda Leonidas und Lawrence Brown festzunehmen. Nein, nein, das ist nicht wahr. Charles, sagen Sie ihm, dass es nicht wahr ist. Es ist eine Intrige. Ich habe ihn nicht getötet. Es war schrecklich. Ich hatte noch nie miterlebt, wie jemand verhaftet wird. Brenda schrie und weinte. Lawrence ging ohne ein Wort mit gesenktem Kopf zu dem wartenden Polizeiauto. Ich werde Brenda einen erstklassigen Anwalt besorgen. Aber das war doch dein Wunsch. Die richtige Person sollte des Mordes überführt werden, erinnerst du dich? Bitte, ich fühle mich schrecklich, wenn du so redest. Es tut mir leid. Ich habe gewusst, dass Großvater mir sein Vermögen hinterlassen wollte. Was? Er hat es mir bereits vor Monaten angekündigt. Aber warum? Ich glaube, ich wollte es nicht wahrhaben. Ich hatte einfach Angst davor. Bitte lass uns endlich heiraten. Jetzt ist doch alles vorbei. Ja, das hoffe ich. 2 Tage später kam Josephine aus dem Krankenhaus. Sie war immer noch blass und wollte als erstes zu ihren Fischen im Garten. Ich kann Ferdinand nicht sehen. Du, ich musste der Polizei die Briefe von Brenda und Lawrence geben. Sie sind verhaftet worden. Das weiß ich. Von Tante Rose. Das mit der Erbschaft weiß ich schon lange. Ich habe gehört, wie Großvater es Sophia gesagt hat. Du hast gelauscht. Nanny sagt, so etwas tut eine Lady nicht. Aber heute ist niemand mehr eine Lady. Das ist obsolet. Josephine! Hm? Was hast du mir versprochen? Geh in die Küche und trink deinen Kakao. Ja, Tante Rose. Dieses Kind. Glauben Sie, Brenda und Lawrence werden schuldig gesprochen? Ich weiß es nicht. Es wird ein Indizienprozess. Es gibt ja nur die Liebesbriefe. Hängt wohl von den Geschworenen ab und wie gut die Verteidigung ist. Früher habe ich eine sehr tiefe Abneigung gegenüber Brenda empfunden, aber jetzt... Jetzt wünsche ich mir wirklich, dass sie eine Chance bekommt. Sie fahren heute zurück nach London, habe ich gehört. Ja. Könnten Sie mich mitnehmen? Ich setzte Tante Rose vor der Praxis eines Lungenfacharztes ab. Dann fuhr ich zu meinem Vater. Ihr plant also jetzt die Hochzeit? Wir wollen noch in diesem Jahr heiraten. Ich hoffe sehr, dass alles gut geht. Wie meinst du das? Sobald der Prozess beginnt, wird es wohl einiges an negativer Publicity geben. Der alte Leonidas war nicht bei allen Leuten beliebt. Dafür hat er zu viele krumme Geschäfte gemacht. Bist du eigentlich überzeugt, dass es Brenda war? Oder Lawrence? Du weißt, dass das keine Rolle spielt. Das ist eine Antwort. Ich glaube, der Familie Leonidas geht es genauso. Sogar Tante Rose möchte plötzlich, dass Brenda die beste Verteidigung bekommt. Du meinst, sie wissen, wer der wahre Mörder ist? Ich glaube, sie versuchen, das, was sie wissen, vor sich selbst zu verbergen. Nach einer Woche klingelte bei mir das Telefon. Es war Taverner. Es hatte einen zweiten Mord in Swinley Dean gegeben. Nicht Josephine war das Opfer, sondern die Nanny. In der Küche stand eine Tasse Kakao. Josephines Kakao. Sie hatte ihn nicht getrunken. Nanny meinte wohl, es wäre zu schade, ihn wegzuschütten. Sie hat ihn selbst getrunken? Ja. Also wieder ein Anschlag auf deine Schwester. Wo ist Taverner? Oben bei Roger und Clemency. Die beiden hatten vor, heute abzureisen. Hat er mit Josephine gesprochen? Sie muss der Polizei erzählen, was sie weiß. Hallo, Charles. Ah, da bist du ja. Nanny ist vergiftet worden. Wie Großvater. Ist das nicht spannend? Wie kannst du so lieblos sein? Tut es dir denn gar nicht leid? Nein. Du solltest besser damit aufhören, Dinge herauszufinden. Es ist ziemlich gefährlich. Das muss ich nicht mehr. Ich weiß jetzt alles. Aber der Polizei sage ich gar nichts. Das sind Dummköpfe. Sophia? Hm? Ich mache jetzt eine Spritztour mit Josephine. Hallo, Charles. Hallo. Wohin denn? Das ist eine Überraschung. Es ist besser, wenn Josephine die nächsten Stunden nicht hier ist. Was meinst du, Liebes? Aber falls Taverner noch einmal mit ihr sprechen möchte? Wir sind ja bald zurück. Ich möchte lieber hier bleiben. Junge Dame, du kommst jetzt mit. Wir gehen Eis essen. Oh ja, Zitrone. Bitte Zitrone. Auf Wiedersehen, Charles. Auf Wiedersehen. Sophia, meine Liebe, mach dir nicht so viele Gedanken. Es ist gut so. Sie gab Sophia einen Kuss, nahm Josephine bei der Hand und ging mit ihr nach draußen. 5 Minuten später hörten wir ein Auto wegfahren. Sophia und ich gingen in den Garten und blieben lange dort. Sie erzählte mir von ihrer Kindheit, von den Spielen, die ihr Nanny beigebracht hatte. Irgendwann kam die Ambulanz und wir wussten, dass ihre Leiche abgeholt wurde. Es muss spät sein, es ist fast dunkel. Tante Rose und Josephine müssten doch eigentlich längst zurück sein. Ja. Sie hat mich zum Abschied geküsst. Ich verstand nicht, was sie damit meinte. Aber ich machte mir auch Sorgen. Und dann fand Sophia im Zimmer von Tante Rose 2 Kuverts. Das eine war an sie, das andere an die Polizei adressiert. Ich übernehme die volle Verantwortung für den Tod meines Schwagers Aristide Leonidas und unserer Nanny Janet Miller. Ich erkläre hiermit feierlich, dass Brenda Leonidas und Lawrence Brown unschuldig sind. Wie mein Arzt Dr. Chevers jederzeit bestätigen wird, hätte mein Leben nur noch wenige Monate verlängert werden können. Haben Sie das gewusst? Nein. Ich ziehe es vor, diesen Weg zu gehen und zwei unschuldige Menschen vor dem Gefängnis zu bewahren. Das ist ja ein Ding. Ich werde sofort eine Fahndung herausgeben. Das andere Kuvert übergaben wir Taverner nicht. Es enthielt Josephines Notizbuch. Der erste Eintrag begann mit dem Satz: Heute habe ich Großvater umgebracht. Tante Rose und Josephine müssen sofort tot gewesen sein. Ihr Auto kam an der Steilküste von Beachy Head von der Straße ab und stürzte über 100 Meter in die Tiefe. Gott möge mir verzeihen, aber ich tue es aus Liebe. Josephine müsste mehr leiden, wenn die Menschen von ihren Taten erfahren würden. Ihre Aufzeichnungen haben mir bestätigt, was ich schon länger vermutet hatte. Großvater möchte nicht, dass ich Ballett tanzen lerne. Also habe ich beschlossen, ihn umzubringen. Mutter wird es mir sicher erlauben. Brenda ist fies zu mir. Sie sagt, ich wäre nicht ganz dicht. Aber Lawrence mag ich. Er ist so ein Angsthase. Charles ist dumm. Er hat die kitschigen Liebesbriefe, die ich auf dem Dachboden versteckt habe, noch immer nicht gefunden. Ich hasse Nanny. Sie sagt, ich bin nur eine kleine Göre und kein Detektiv. Nur Männer können Detektiv sein. Ich werde sie auch umbringen. Dann wird es wieder spannend. Ich glaube, mit der Medizin von Tante Rose wird es klappen. Die arme Josephine. In ihr war das Schlechteste der Familie zusammengekommen. Wie hatte ich nur so blind sein können, das alles nicht zu sehen? Ihren Hang zur Dramatik, den völligen Mangel an Mitgefühl, diese ungeheure Egozentrik. Ihre Gier nach Aufmerksamkeit war so groß gewesen, dass sie auf einen Stuhl geklettert war und jedes Mal aufs Neue den schweren Marmorklotz auf der Türkante platzierte, bis er sie endlich traf. Vermutlich hat der alte Leonides als einziger in der Familie erkannt, welch teuflische Gefahr von dem kleinen Mädchen ausging. Deshalb wollte er, dass sie zu Hause unterrichtet wurde. Deshalb versuchte er, sie von der Welt fernzuhalten. Komm mit mir nach Persien. Bleib nicht hier. Deine Mutter wird Stücke auf die Bühne bringen und dein Vater wird weiter Bücher schreiben. Aber du musst dich von diesem Haus lösen. Ja. Das krumme Haus. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Agatha Christie. Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Es spielten Charles Jens Wawritschek, sein Vater Axel Wandke, Sophia Maike Droste, Inspektor Taverner Alexander Ratschun, Josephine Birte Schnöing, Rose de Havilland Tina Engel, Clemency und Roger, Christine König und Wolfgang Pregler. Megta und Philipp, Judith Engel und Sebastian Blomberg. Brenda, Effi Rabsilber. Hauslehrer Lawrence, Nico Holonitsch. Anwalt Gateskill, Bernd Moss. Nanny, Ursula Werner. Ton und Technik, Thomas Monajan, Jan Beckhaus und Susanne Bayer. Regieassistenz, Lena Demke. Bearbeitung und Regie, Irene Schuck. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.